Ja. So, erstmal Ton ein bisschen einstellen. Super klug ist es, alles vorzubereiten, außer das Template für die Aufnahme zu kopieren und dann plötzlich aufnehmen zu wollen, festzustellen, oh, Song ist noch protected. Ach, naja, ist immer, ich glaube, man kann das so lange machen, wie man will, also zumindest ist es bei mir so. Und es wird nie perfekt. Aber das gehört halt dazu. Ansonsten würden wir auch Profis sein. Das sind wir ja nicht. Ich muss jetzt mal so ein bisschen an der Lautstärke noch rumregeln, damit wir die nachher auf so einem Limit haben. Auch wenn ich mal nicht gerade ganz reinspreche. Ja, das sieht aber ganz gut aus. Oder? Ja. Ja, ein bisschen höher kann es noch, glaube ich. Ja, muss man jetzt mal ausprobieren. So, jetzt glaube ich, ist es aber ganz gut. Und so, ja, ich lasse es erstmal so. Mal sehen, was ist. Na, das ist ein bisschen zu viel. Ihr seht, das ist immer, hätte ich mir ein bisschen früher einfallen lassen. Ich habe es auch vorhin getestet, aber Moment. Da soll er etwa hin. Ja, doch, das sieht okay aus. Ja, dann werden wir gleich mal wieder die Monats-News machen. Nochmal wieder alleine. Im Moment geht es halt noch nicht anders. Da sind wir noch überlegen, was wir da machen. Mir wäre es natürlich eigentlich auch viel lieber, wenn wir das zu zweit hinkriegen. Aber ja, muss man nochmal ein bisschen in sich gehen und überlegen. Mit Markus ist halt schwierig mit seinen Kindern und irgendwen anders. Naja, das ist auch nicht so einfach. Das muss ja auch dann passen. Und na, mal gucken, irgendwas wird uns schon Kluges, hoffe ich mal, einfallen. Ich hoffe, wir übersteuern jetzt nicht, aber jetzt habe ich eh keine Zeit mehr, da noch groß rumzuriegeln. Muss mal versuchen, möglichst gerade auszusprechen und dann wird das schon irgendwie klappen. Ja, eine Minute haben wir noch. Ich muss nochmal gähnen. Ja, ich muss vorher immer nochmal einmal gehen. Das ist irgendwie hilfreich. Warum auch immer. Ja, ich sag mal, wir gehen jetzt einfach mal auf Webtelefon starten. Lange Rede, kurzer Sinn. Und dann gehen wir mal wieder live. Ich liebe es live. Trotzdem bin ich jedes Mal wieder nervös. 20 Uhr. Jetzt werden die Ersten schon fragen, wo es bleibt. Deswegen glaube ich, werden wir mal anfangen. Ja. Willkommen bei 1000 Mics. Ja, willkommen. Bitte drück die Sterntaste, um die Übertragung. Du bist live on air. So, hallo da draußen, falls mich denn einer hört und falls überhaupt einer zuhört, aber da gehe ich mittlerweile auch mal von aus. Heute mal wieder Monats-News, immer noch alleine, solo. Da überlegen wir noch, wie wir das machen und ich glaube, da kriegen wir auch irgendwann nochmal eine Duettlösung oder ähnliches hin. Müssen wir mal sehen. Marco ist da einfach zeitmäßig zu sehr eingespannt und mal eben einen anderen Co-Moderator, den kriege ich jetzt auch nicht aus dem Ärmel gezaubert, also ja, wir schauen mal. Dann erstmal, ja, schönen guten Abend dem Chat auch. Hallo Tönnies, alles viel Vibe. Ihr seid ja schon mal gleich die Ersten. Tönnies hat heute den FDF gemacht. Und Kono kommt auch noch dazu. Okay, aber wir wollen heute ja nicht mit dem Chat so viel spielen, sondern wir wollen ja heute die News machen. Ich habe auch wieder was rausgesucht. Es kam ja auch tatsächlich erheblich, habe ich einige Tipps gekriegt oder Anregungen und Vorschläge, was man noch machen könnte. Da will ich mal ein paar Worte am Anfang zu sagen. Einmal ganz wichtig, das scheint noch nicht so ganz klar gewesen zu sein. Also nicht alles, was ich jetzt hier vorstelle oder mal anspreche, ist mein Geschmack. Also mir geht es darum, den Leuten Neuigkeiten zu zeigen oder neue Sachen aufzuzeigen, die ich irgendwo gefunden habe. Aber das kann auch durchaus mal was sein, was ich persönlich völlig daneben finde. Also da kann ich ja nicht nachgehen. Also das muss ja auch, zumindest versuche ich da ein wenig objektiv zu sein. Die Idee, das in Rubriken zu unterteilen, das fand ich gut. Das habe ich auch mal gemacht. Das wird ihr heute ja mitkriegen. Ob das gut klappt oder nicht, werden wir sehen. Der Versuch ist aber erstmal da. Dann, was fiel mir noch so auf? Ja, das ist eine Story, die passt gar nicht in die News, aber die ist halt aktuell. Man muss ja auch mal was Positives sagen. Ich habe mal wieder ein Log geschrieben, das so ein bisschen falsch verstanden wurde, weil ich habe mich einfach zu kurz gefasst. Ich habe es mir danach durchgelesen und ja, kann ich den Owner verstehen. Es ging um ein Traddy, wo man mit Picking-Werkzeug praktisch ein Schloss öffnen musste. Und ja, war jetzt nicht so mein Geschmack. Der Cache ist natürlich überdurchschnittlich. Da hat sich einer wirklich Arbeit gemacht. Also wenn ihr diese Büchse selber gesehen hättet, hättet ihr schon mit dem Kopf geschüttelt, was der da für Arbeit reingesteckt hat. Und dann, also die Idee ist natürlich was Außergewöhnliches. Der ganze Cache ist ganz klar außergewöhnlich und damit natürlich überdurchschnittlich. Und er hatte jetzt aber das nur so ein bisschen gesehen, dass ich halt gesagt habe, mir gefiel es nicht. Das ändert sich auch nicht. Ich persönlich halte jetzt dieses Verknüpfen von Picking und Cachen, mir geht das so ein Hauch zu weit, weil man dieses Lockpicking eben nicht mal eben so macht und man auch nicht mal eben die Sachen dafür hat. Aber der Owner hat mich angeschrieben und hat gesagt, naja, Mensch, fand ich jetzt nicht so gut das Lock. Also man merkt, dass ihm das natürlich nicht so gut gefallen hat, aber das hat er in einem höflichen und sachlichen Ton geschrieben und das finde ich einfach echt heutzutage schon erwähnenswert. Also es war wirklich eine richtig gute Kommunikation untereinander. Und wir sind uns, glaube ich, auch einig geworden. Ich habe meinen Log dann dahingehend nochmal angepasst, dass es immer noch so ist, dass ich das nicht so zum Cachen sehe, aber eben, dass ich es trotzdem auf jeden Fall als einen besonderen Cache ansehe. Und da würde mich auch mal interessieren, was ihr so davon haltet. Also ich mag eigentlich nicht dieses Rumfragen, um ein paar Kommentare abzustauben. Das finde ich immer sehr merkwürdig. Aber in dem Fall interessiert es mich tatsächlich mal, was haltet ihr von dieser Verknüpfung Lockpicking, ich glaube, das heißt Lockpicking oder nur Picking, keine Ahnung, und Geocachen? Also findet ihr das okay? Macht das Spaß? Ist das mal was Besonderes? Oder sagt ihr, nö, ist mir auch zu kompliziert? Also das würde mich echt interessieren. Also mir persönlich, mein Gott, der Cache ist okay. Der ist was Besonderes und den soll er da auch auf jeden Fall liegen lassen. Also ich habe ihm auch nochmal klar gesagt, mein Gott, er soll bloß nicht viel auf die Meinung anderer geben. Es sei denn, es sind alle einer Meinung und zwar gegen ihn. Dann sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Aber ansonsten soll er den auf jeden Fall da hängen lassen. Okay, aber lange Rede, kurzer Sinn. Da würde ich gerne mal was lesen von euch, was ihr davon haltet. Dann, was ich nochmal erwähnen muss, also ich habe jetzt in letzter Zeit ganz viele Podcasts mal wieder gehört, so quer durch die Geocaching-Welt, weil ich immer gerne mal wieder reinhöre, ob da was bei ist, was mich interessiert. Und auch Blogs lese ich wieder gerade zur Zeit mal viel. Und was mir so auffällt, was wir nicht machen, was vielleicht manche manchmal vermissen, das haben wir in den letzten Podcast ein, zwei Mal mit den Gästen zwar gemacht, aber auch da werden wir es eher lassen. Was wegfallen wird, ist definitiv diese Cache-Tipps. Nicht, weil ich die keinem gönnen würde, sondern weil das heutzutage einfach zu überlaufen ist. Und ich möchte nicht auch noch mit dran schuld sein, wenn da was überlaufen wird. Wer wirklich gute Caches sucht, der wird sie finden. Das hat er früher und das wird er heute. Und auch ohne, dass das in irgendwelchen Zeitungen steht oder irgendwas. Wenn ich meinen Chat so sehe, dann sieht es im Moment eher so aus, als wenn jetzt das Picking nicht unbedingt so gut ankommt. Aber warten wir mal ab. Also finde ich wirklich spannend und interessiert mich mal, wie es aufgenommen wird. Okay, was habe ich noch? Ja, das ist eigentlich fällt schon fast unter die erste Rubrik. Ich habe mir so eine Rubrik nervig gemacht, auch wenn ich da so ein gewisses Risiko mit eingehe, weil das könnte polarisieren, aber das tun wir ja eh immer wieder mal, beziehungsweise ich. Marco hält sich ja meist Gott sei Dank noch zurück, sonst wird es ja noch mehr. Und was ich jetzt so wieder was mir letztes oder dieses Jahr eigentlich schon über das ganze Jahr verteilt aufgefallen ist, ist immer dieser Satz so, ja, das mit der Presse finde ich ja auch nicht gut, aber bevor die jetzt irgendwas machen, dann mache ich doch lieber mit und kann so ein bisschen steuern, dass unser Hobby richtig dargestellt wird. Ich kann das echt nicht mehr lesen und hören. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass manche das tatsächlich denken, aber mal ganz ehrlich, wenn da ein Presseprofi kommt, dann hat er eine Idee, wie er das darstellen will und dann wird er das so tun, egal ob ihr dabei seid oder nicht. Und wenn ich dann noch welche vorher das erzählen höre und sehe sie dann irgendwo am Seil wie bei der GSG 9 runterspringen, ja sorry, dann widersprecht ihr euch damit schon selber. Tut mir einfach, oder was heißt mir, tut einfach mal, oder nee, einen Gefallen tun ist falsch, denkt doch einfach mal drüber nach. Wenn jemand in die Presse möchte, dann möchte er das halt und dann habt einfach den Arsch in der Hose und sagt, ja, ich habe mal Bock in der Presse zu erscheinen und deswegen mache ich das mit. Das ist ehrlicher, da kommt vielleicht mal ein kleiner Shitstorm, aber wenn man den durchsteht, dann heißt es wenigstens auch, man hat mal Arsch in der Hose. Aber nicht immer dieses weichgespülte, naja, ich will ja nur das Hobby vertreten. Vielleicht nimmt mir das auch ein paar ganz übel und ich kriege böse Mails, aber ich muss das mal einfach dazu sagen. Genauso ist es mit Powertrails. Mein Gott, wer mal Bock hat, seine Statistik ein bisschen zu pimpen, der macht halt einen Powertrail. Und dann gehe ich auch bitte los und sage, ich mache heute einen Powertrail, weil ich Punkte machen will. Und nicht, die Gegend ist so schön und ich will das ja mal ausprobieren, bla bla. So, gleich am Anfang ordentlich genölt. Das hilft dann sicherlich, mir Luft zu machen und vielleicht bringt es ja auch ordentlich Kommentare. Nein, Scherz beiseite, ich bin nun wirklich nicht kommentargeil, aber das waren so zwei Sachen, die mir echt dieses Jahr auf den Keks gingen und ich mal sagen musste. Damit will ich überhaupt keinen aburteilen, wenn es sich Leute finden, die die Begründung immer noch weiter benutzen, ist das ja okay, aber vielleicht sollte man darüber nachdenken, wie das so ankommt. Aber okay. Genau, Vielweib schreibt doch gerade, Huck, er hat gesprochen. Stimmt. Und damit wollen wir es dann auch da erstmal mit belassen. Dann kommen wir zu meiner Rubrik nervig weiter. Das wird bestimmt auch ein bisschen polarisieren, aber es gibt da so ein GC3 irgendwas Mega-Event, Projekt 2013. Denen sei es ja auch gegönnt, dass sie ein Mega-Event machen. Ich finde es trotzdem ein bisschen nervig. Zum Ersten wurden ganz am Anfang schon alle Facebook-Kanäle geflutet und auch jetzt wird immer wieder mal irgendwo was vollgespammt. Ja, macht Werbung. Ich finde auch mittlerweile hat sich das auch ein bisschen gefangen. Im Moment kann ich gar nicht mehr so viel meckern, aber eine Zeit lang war es schon echt, ja, da wurde man da schon mit überschwemmt und das ist einfach zu viel des Guten. Wer da hin will, der wird das mitkriegen und der wird kommen. Und ein bisschen weitere Werbung ist auch okay, aber hört auf, alles zu fluten. Die Hamburg-Gruppe ist bestimmt nicht geeignet, um für ein Mega-Event in Österreich zu werben. Sorry. Und gut, das Event selber, also ich werde mit Sicherheit nicht hinfahren. Das hat für mich schon wieder was, 2013 Dosen, also soll gelegt werden für dieses Event. Das war der Teil, wo ich dann auch gesagt habe, okay, guck mal ein kleines Stück weiter. Da kam dann gleich der Rekordversuch und das ist der Moment, wo ich so was wegklicke. Es geht scheinbar echt nur noch länger, höher, weiter und ich weiß nicht, ob das wirklich noch up to date ist. Also, naja, auch dazu immer gern schreiben, höre ich mir immer gerne an. Auch andere Events sind ja groß. Genau, ich lese gerade auch im Chat, Koblenz, klar, schönes großes Event und das macht auf mich aber sofort einen ganz, ganz anderen Eindruck, einfach weil da Gäste geladen werden und nicht schon wieder, wir wollen einen Rekord machen, wir wollen 2013 Caches, ja klar, vermutlich alles Qualitätscaches, ich glaub's auch. Überzeugt mich oder überführt mich, hätte ich fast gesagt, dann werden wir es ja sehen, vielleicht legt ja das Event des Jahrtausends hin, wir werden es sehen. Achso, da steht Eschweiler gerade im Chat. Ich dachte schon, da steht Schwaller, aber wäre jetzt auch nicht so verkehrt. Heimlich eine Dose mehr, dann sind 2014, genau. Na, wir werden sehen, wie das Event läuft. Ich bin immer skeptisch mit so Ankündigungen, die mir ein bisschen großspurig erscheinen. Aber gut, vielleicht halten sie ja das, was sie versprechen. Ja, was haben wir noch? Dann kam, ich gucke ja immer wieder mal ins grüne Forum und suche mir da so ein paar Kleinigkeiten raus. Also es gibt das später auch, das muss ich jetzt mal einstreuen, das habe ich am Anfang vergessen. Es gibt später die Shownotes, die habe ich nämlich vorher gemacht. Da ich mir das selber ja raussuche, habe ich sie ja vorliegen. Und darum wird das etwas einfacher. Der Groppi hört nichts, lese ich gerade. Ja, das sorry, also hier ist aber technisch eigentlich alles okay, lieber Groppi. Würde mich jetzt wundern. Nee, hier sieht's gut aus. Also das muss im Moment bei dir liegen. Es kam im Grünen Forum unter der Überschrift, also wie gesagt, es wird Shownotes für alles geben, von daher, da ist alles drin, also wer das nachlesen will später, kein Problem, braucht euch jetzt nicht aufschreiben. Die Überschrift ist, bitte überdenkt in Zukunft das Legen eurer Caches. Ich lese mal so einen kleinen Text vor. Hallo, ich muss mich als Muggel leider mal zu Wort melden in diesem Forum, auch wenn ihr das wohl nicht gerne hört. Es geht um folgenden Fund, welcher bei mir, in Klammern in der Nähe, ausgelegt worden ist. Dann kommt ein Link auf den Cache. Das ist GC3FKD5. Wird es in den Shownotes geben, aber hier trotzdem nochmal GC3FKD5. Wenn öfters, in Klammern auch kleine Gruppen, Menschen mit Taschenlampen nachts um die Häuser schleichen und an den Garagen oder am Feldweg um die Häuser, dann denken wir, in Klammern die Bewohner, erstmal nicht an Geocacher, sondern an Einbrecher. Gerade deswegen hier noch einmal, gerade hier schon einmal nachts Garagen aufgebrochen worden sind. Das wäre erstmal der erste Kritikpunkt. Als ich wusste, dass der Grund der abendlichen Besuche ist, habe ich an kleinen Bäumen und Gebüschen ca. 30 Heftzwecken gefunden. Teils lagen diese auch verteilt auf dem Boden. Und so geht das dann weiter. Also absolut höflich, absolut in Ordnung, hat er darauf hingewiesen, dass die Anwohner genervt sind, um das mal vorsichtig zu umschreiben. Soweit, so gut. Dann kam, Moment, wo haben wir es? Und dann kamen die Reaktionen. Ich will da gar nicht im Einzelnen drauf eingehen, guckt es euch selber gerne mal an. Aber ist gleich die erste Antwort, ich lese es trotzdem mal vor, ohne jetzt groß Bezug auf den eigentlichen Sinn des Beitrags Bezug zu nehmen. Selbst du 10 rostige Nägel in einem normalen Baum anschlägst, macht denen das gar nichts. Oh mein Gott. Der Fremdkörper wird mit der Zeit verkapselt und damit hat es sich. Junge, und so geht das auch weiter. Nicht alle, aber zum Teil. Und oh, sorry. Jungs, da sind Anwohner, die sagen, das ist doof, dass da viele Leute rumlaufen. Sie möchten das nicht. Da diskutiert man nicht drüber. Da nimmt man den Cash weg und gut ist das. Punkt. Ausrufezeichen. Ende. Vielleicht mögen es auch andere anders sehen. Ich kann es echt nicht verstehen. Also lasst die doch in Ruhe. Mein Gott. Deswegen auch die Rubrik nervig. Genau das Gleiche nämlich, da gibt es ein NSG-Gebiet in Geseke. Das fängt schon an, mit das nächste NSG-Gebiet wurde mit einem Geocaching-Verbot belegt. Mir stellt sich immer noch die Frage, wie sie das durchsetzen wollen, solange da keine Dose liegt und so weiter. Die wollen das nicht, Punkt. Dann lässt man es, Ausrufezeichen. Selbst wenn sie es nicht durchsetzen können, dann versucht man, weiteren Ärger zu vermeiden und versucht vielleicht mit denen ins Gespräch zu kommen. Dann haben wir die Möglichkeit, dort uns vielleicht viel besser darzustellen und zu sagen, hört mal, das braucht ihr eigentlich gar nicht verbieten, denn da passiert gar nichts Schlimmes. Stattdessen wird echt schon wieder drüber nachgedacht, dass sie das nicht durchsetzen können und dort doch was zu machen. Ich werde das, glaube ich, nicht mehr begreifen in diesem Leben. Und sorry, ich lasse immer andere Meinungen zu. Jeder muss sich seine eigene Meinung bilden. Aber da kann ich keine anders denkenden Meinung verstehen. Kann ich echt nicht nachvollziehen. Es kann dort nur Ärger geben. Was soll das? Okay, aber ich will mich da auch nicht reinsteigern. Das mache ich ja gerne, deswegen heute nicht. Dann habe ich als letztes gefunden, und das ist mehr eine Frage als eine News, auch aus dem Grünen Forum, gefunden, Log folgt, nervt. Und da schreibt er, habe ich erst mal meine Überschrift gedacht, wieso nervt ihn, das kann ihm doch egal sein. Mein Gott, denn bei diesem Log-Vorschreiben habe ich so meine Probleme. Lass doch die Leute, was sie machen, was sie wollen. Ist vielleicht nicht immer schön, aber wenn er so loggen will, ja, dann lass ihn doch. Aber dann habe ich seinen Text dazu mal gelesen, den möchte ich auch mal einmal kurz lesen hier, der ist nicht lang. Immer öfter bekomme ich Logs mit dem Inhalt gefunden, Log folgt oder ähnlich. Das nervt, weil ich so für das eigentliche Log keine Benachrichtigung bekomme. Warum loggen einige so? Ist das so eilig, den Punkt zu verbuchen? Ja, und mit der Begründung verstehe ich es dann auch. Finde ich gut, dass mich der Podcast dazu bringt, mal weiterzulesen, weil in meinen Augen habe ich, wie gesagt, an der Überschrift habe ich auch erst gedacht, ja meine, lass sie doch so loggen, ist doch Wurst. Aber nee, seinen Ansatz kann ich verstehen. Und ja, warum machen die Leute das? Ist das irgendeinem bekannt oder klar? Auch da gerne mal einen Kommentar zu, weil, ja, so richtig verstehe ich es auch nicht, also warum man das macht. Also ich habe dann irgendwann mal die Begründung gehört, ja, ich mache das wegen der FDF-Jäger, wenn ich der Erste war. Gut, selbst das finde ich merkwürdig, weil die anderen FDF-Jäger eh schon unterwegs sind. Also ob das was bringt, weiß ich nicht. Also da glaube ich nicht, dass deswegen einer nicht fährt. Gut, aber die Begründung würde man ja noch nachvollziehen können. Aber wenn das denn kommt, nachdem schon 10 Leute das Ding gefunden haben, ja, kann man zumindest als sehr merkwürdig empfinden und ich kann es auch nicht wirklich nachvollziehen. Dann log einfach mit Punkt oder TFTC oder ganz ohne Text. Aber so ist es ja nicht recht nachvollziehbar. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Okay, der andere Chat ist leer, so soll das auch sein. Den machen wir wahrscheinlich nächste Woche wieder. Da muss ich mal mit Marco, nächstes Mal wieder. Da muss ich mal mit Marco drüber sprechen. So, und das war dann auch die Rubrik nervig. Die lege ich am Anfang, da kann ich mich schön aufregen. Und mit sowas möchte ich ja nicht beenden. Also von daher, Dünnis weist auch auf die Guidelines hin. Ja, Dünnis, du weißt doch, die meisten wissen gar nicht, was das Wort bedeutet. Und die wissen, was es bedeutet, die halten sich wahrscheinlich auch dran. Ich weiß, dass ich das auch nicht bessern werde, aber wenn nur einer diesen Podcast hört und sich danach vielleicht mal Gedanken macht, dann hat sich das Ansprechen schon gelohnt. Okay, dann kommen wir zur nächsten Rubrik. Das ist die Rubrik Kleinkram. Ich muss ab und zu mal hier meine Technik im Auge behalten. Also wenn es mal kurz stockt, bitte nicht wundern. Ja, der Kleinkram fängt an mit dem, das kam ganz kurzfristig jetzt noch, mit dem Newskasten. Also der Grüne Forum hat jetzt einen Newskasten. Ich glaube, das war irgendwie so ein Kasten, der wohl am Anfang oben lief und die neuesten Blog-Einträge oder irgend sowas zeigte. Der ist jetzt wohl geändert. Da hat Mönk was zu geschrieben. Auf der Indexseite des Forums war früher der Newskasten. Der ist nun in dieser Form weg. Auf der Startseite sind neben neuen Beiträgen auch weiter die News. Gründe dafür unter anderem: saubere Trennung des Forums. Das Forum ist nur das Forum. Schnellere Ladezeit des Forums und insbesondere dessen Startseite. Mangelnde Solidarität einiger Blogger mit dem Geoclub, was Verlinkung angeht. Die Blogosphäre ist nicht mehr das, was sie mal war. Stichwort soziale Netzwerke. Ja, ich gebe ihm in allen recht, aber mit mangelnder Solidarität, nee, sorry. Also glaub mir, aus eigener Erfahrung sage ich, das liegt weder an mangelnder Solidarität mit es liegt nicht an mangelnder Solidarität für mich, sondern das liegt daran, dass ich einfach vom Grünen Forum nichts halte und dort nicht erscheinen möchte. Und das geht auch einigen anderen so. Das kann man jetzt Solidarität nennen, da kann man auch andere Sachen für finden. Also das finde ich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, so ein Vorwurf, und letztendlich ist es ein Vorwurf, an die Blogger oder Podcaster zu machen, die sich da nicht eintragen. Aber wie gesagt, das ist ernsthaft Kleinkram, das finde ich nicht wirklich wichtig. Und dann habe ich noch, wo wir letztes Mal gar nicht so drüber berichtet haben und auch nie so richtig drauf eingegangen sind, weil es mir auch einfach zu albern war, die Reviewer-Willkür. Sag mal, heute, was ist denn mit der Sprache los, verdammte Hacke? Reviewer-Willkür. Da gab es ja, wie soll ich das jetzt mal sagen? Ich muss mal eben so ein bisschen im Chat auch gucken, damit ich da auch ein bisschen drauf eingehen kann, wenn es interessant wird. Du holst dir die Erlaubnis des Grundbesitzers ein. Ja, das ist bestimmt diskussionswürdig, aber okay. Oh, jetzt kommt doch mal eine Begründung. Manche loggen von unterwegs, halt jetzt scroll das gerade runter, Mensch, schreiben oder auch wieder viel. Manche loggen von unterwegs und wollen nicht so viel tippen, aber ihre Log-Reihenfolge einhalten bzw. Buchführung machen, schreibt John. Ja, das möchte ich auch. Die Reihenfolge ist mir, ja, wichtig ist übertrieben, aber ich mag es auch, wenn meine Reihenfolge stimmt. Aber das kriege ich auch hin, wenn ich zu Hause log. Und wenig tippen kann ich da auch. Da gibt es nämlich Tools, die belegen dir das mit dem Standard-Log vor. Also, ja, vielleicht denkt manche so, aber dann sollten sie sich informieren, das können sie sich dann noch einfacher machen. Naja. Zu viel Moncherie. Ja, das kann natürlich sein. Ich habe, muss ja nochmal Danke sagen, heute kamen zwei Pakete in der Packstation an. Das habe ich, habe gemerkt, ich muss alle Vierteljahr mal betteln, dann kommt wieder was. Und die sind wirklich groß. Da ist ein Kilo-Paket Cola-Flaschen und zwei Haribo-Buchsen. Wow, das reicht wieder 3 Monate. So. Okay, aber wollen wir weiter gucken? Ja, Reviewer-Willkür war ich. Da wurde ja viel drüber diskutiert, da will ich auch gar nicht drauf eingehen, weil es mir einfach zu albern war. Aber dann kam mal eine Umfrage im Grünen Forum, die fand ich dann wieder spannend. Da hat dann einer mal einfach gefragt oder hat so Antworten zur Verfügung gestellt, wie es mit der Reviewer-Willkür aussieht, und dann wurde dort abgestimmt. Das ist natürlich nicht repräsentativ und die Teilnahme war auch nicht so hoch. Trotzdem fand ich schön, weil sie das widerspiegelt, was ich denke, und man nimmt ja immer gerne, wenn man selbst unterstützt wird. Ich lese es einfach mal so runter. Wie gesagt, den Link wird es auch geben, aber ich lese es mal runter, weil so lange ist es nicht. Caches wurden willkürlich abgelehnt. 10% haben das angekreuzt. Also die Prozentzahl bezieht sich auf die, die das gewählt haben. Caches wurden willkürlich abgelehnt. 10%. Caches wurden mit einleuchtender Begründung abgelehnt, 8%. Caches wurden nach Überarbeitung veröffentlicht, 17%. Caches wurden willkürlich archiviert, 8%. Caches wurden mit einleuchtender Begründung archiviert, 2%. Archivierung konnte durch Nachbesserung verhindert werden, 4%. Ich hatte noch keine Probleme, 50%. So viel mal zu diesem, da wurde ja ein Bahau von gemacht, als wenn unsere Reviewer wirklich das Allerschlimmste wären. Ja, dann haben die Jungs wohl alle bei dieser Abstimmung nicht mitgemacht. So muss man das dann wohl verstehen. Okay, gehen wir mal weiter. So, was habe ich noch so Schönes gefunden? Ich muss immer so ein bisschen scrollen, deswegen ist mal so ein bisschen Delay hier immer drin. Ich mache das mittlerweile mit Evernote und ja, ich muss mir da noch irgendwas ausdenken, dass es noch ein bisschen flüssiger wird. Aber dann muss ich natürlich ab und zu mal wenigstens in den Chat gucken. Der Chat meldet gerade mal an, das passt eigentlich ganz gut dazu. Kaum eine Coin wird abgelegt, sie wird gegrabt. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Selbst wenn du echt, also wenn du nicht innerhalb 10 Minuten das Ding dir geholt hast, dann wird es echt eng. Das stimmt wirklich. Also das mit dem Grabben ist schlimm geworden. Wobei ich jetzt mal so manche davon angeschrieben habe und festgestellt habe, ja, das ist gar keine Absicht. Viele wissen das gar nicht. Weil sie wieder zu faul waren zu lesen, denken die einfach, Grabben wäre normal. Naja. Aber okay. Ja, Tönnis schreibt das auch gerade. Die sind auch ganz schlimm, die Reviewer. Ja, das, also die Pest, sag ich dir. Aber jetzt auf der Nordseetaufe habe ich ja die Chance, ein paar zu versenken. Da werde ich dann gleich mich drum kümmern. So, was haben wir als nächstes? Reviewer-Willkür hatten wir abgehakt. Dann kam ein Thema auf, das fand ich auch sehr spannend. Kreative Verstecke, neue Mode oder Müllentsorgung? Da geht es mehr oder weniger drum, er hat auch ein paar Beispiele genannt. Plastikwurst aus dem Spielzeugladen am Baum, Hänsel und Gretelhaus, Ritterburg Playmobil, Hi-Fi-Mikrofongehäuse mit Kabelrest, an die Leitplanke getackerter Analogtelefonhörer, große Ritterburg mit Soundmodul. Das stimmt, das ist was, was mir echt auch schon aufgefallen ist und ich mich auch jedes Mal das gleiche frage, na gut, wenn das Ding gepflegt wird, ist das natürlich ein geiles Versteck. Wenn das Ding nicht gepflegt wird, liegt da echt ein großer Klumpen Müll. Ja, ist die Frage, was ist es? Also ich glaube diesmal Battle ist falsch, aber diesmal bitte ich doch um viele Kommentare, weil ich einfach dieses Mal echt Sachen habe, wo ich selbst unentschlossen bin. Passiert mir eigentlich selten, aber ich sehe, der Podcast bildet mich auch weiter, indem ich mir mehr Kopf mache. Und wie gesagt, das ist mir echt aufgefallen, auch dazu würde ich gerne mal hören, was ihr so meint. Also gerade so eine Playmobilburg zum Beispiel, das habe ich auch schon gesehen und habe auch gedacht, ja, ist natürlich ein geiles Versteck, du kommst da irgendwo mitten in den Wald und da steht so eine Playmobilburg. Aber holt der Owner die auch später wirklich wieder weg, wenn der Cache mal disabled wird? Oder ja, muss das im Wald stehen? Das ist so ein bisschen die Frage dabei. Okay. Dann gucken wir mal weiter. Oh, das haben wir so einen kleinen. Ich muss mal, wie gesagt, ich muss ein bisschen hoch und runter scrollen. Das muss ich nächstes Mal anders machen. Ich druck mir das, glaube ich, nächstes Mal einfach aus. Genau, da unten haben wir das nächste. Das ist nur mal so eine Erwähnung am Rande. Das war in der Rheinzeitung wohl. Das war auch nur, das ist auch wieder eine von diesen kleinen, gut, sind alles kleine News. Auf GPS-Schatzsuche durch Koblenz. Die neue Geocaching-Stadtführung. Die gehen nicht so genau darauf ein, ob das jetzt Eigengelegte sind oder nicht. Und da frage ich mich auch, wie das heute gesehen wird. Also vor 2, 3 Jahren hätte ja noch jeder wieder rumgeflucht, dass da noch mehr zum Cachen gelockt werden. Ich glaube, das Problem haben wir tatsächlich nicht mehr. Also mittlerweile weiß jeder, was wir da machen. Und ich glaube, von dem Meckern können wir uns verabschieden. Auch wenn ich persönlich auch immer noch der Meinung bin, man muss es jetzt aber nicht trotzdem noch weiter mit Gewalt nach draußen tragen. Sprich Presse. Aber wenn jetzt so eine Stadt sich entschließt, eine Stadtführung zu machen, weiß ich gar nicht, ob das so schlecht ist. Wenn es sogar noch mit dem GC-Punkt ist, finde ich es persönlich sogar cool. Und vielleicht ist das Niveau ja sogar besser, wenn so eine Gemeinde das relativ professionell in Auftrag gibt, was man natürlich nicht sicher weiß, aber was ja sein könnte. Vielleicht ist das sogar cooler, als wenn da eine lieblose Dose liegt. Also ich wollte es mal erwähnen, dass Koblenz das jetzt auch macht. ja, was man davon hält, das muss, glaube ich, jeder für sich selber wieder entscheiden. Aber ich muss mal eben gucken in den Chat, was die schon so zu dem Müllcache sagen. Leere Flasche Entkalker ist aber, anders als Filmdosen, wasserdicht. Das stimmt. Filmdosen sind nicht wasserdicht. Habe ich diese Woche wieder 3 bis 4 Mal feststellen dürfen. Aber na gut. Aber wenn ich das so lese, ist geteilte Meinung. Also auch da weiß man nicht so richtig, ist es nun Müll oder ist es nicht Müll? Ich weiß es auch immer nicht. Wie gesagt, das A-Team schreibt es auch gerade, er sammelt sie wieder ein und spätestens dann finde ich es auch okay. Aber ja, es wird wohl immer ein Problem bleiben. Also dass da, ja, der eine oder andere geteilter Meinung ist, kann ich dann sogar nachvollziehen. So, was haben wir denn nächstes? Ach, mein Lieblingsthema. Aber, wie gesagt, ich versuche hier immer, neutral kann ich sowieso nicht sein, das wisst ihr auch, aber ich versuche trotzdem von allem zu berichten, was ich für hörenswert finde. Und was auch so ein bisschen, ja, das wurde zwar ein bisschen die Sau durchs Dorf getrieben, aber nicht so intensiv. Open Caching ist jetzt ein Verein. Und ich werde mich jetzt nicht über Vereine auslassen. Da wissen die meisten, was ich davon halte. Aber ich glaube, sie mussten das machen. Sie haben es wieder von der Deutschen Wanderjugend übernommen. Und wenn ich das alles richtig verstehe, ist dieser Verein auch eher dafür gedacht, den Server zu betreiben, da die Kosten und die Unkosten, Unkosten gibt es sowieso nicht, aber die Kosten und die Einnahmen, das dürfte rein rechtlich alles einfacher werden, wenn Open Caching Server da als Verein betrieben werden. Von daher kann ich das verstehen und finde es jetzt auch nicht so übel wie sonst. Also die meisten wissen ja, wenn ich Verein höre, habe ich leichten Schaum vom Maul. Ja, hat sich aber auch geändert. Sollen sie doch alle machen, was sie wollen. Ich werde in keinen Verein eintreten und dann kann ich damit leben. Ich bin im Moment dabei, glaube ich, mich selbst ein bisschen umzustellen und ein bisschen leidlicher zu werden. Oder nicht mehr ganz so viel zu meckern. Ob mir das gelingt, das steht immer noch auf dem anderen Blatt. Aber ja, ich weiß auch nicht. Ich finde mal so, wenn wir jetzt schon so viele Hörer mittlerweile haben, dann hat man auch so ein bisschen Verantwortung, der ich versuche nachzukommen. Ach, hört sich das alles kitschig an. Moment, ich muss meinen Zettel mal eben drehen. Aber wer mich kennt und wer hier zuhört, der weiß, was kommt und da müsst ihr damit leben. Ja, Brausetablettendosen werden auch immer beliebt. Das stimmt, die stinken aber immer. Und viel Vibe. Mensch, ja, Wechseljahre passt. Ich bin 45, da komme ich langsam in diese, aber ich habe die schon seitdem ich 12 bin. Also von daher war ich schon immer etwas wankelmütig. Aber okay. Wir wollen jetzt hier nicht veralbern, ne? Heute ist ja eine ernste Sendung, heute ist ja Nachrichten. Was dann kam, da muss ich jetzt auch vorsichtig sein. Ich will auch immer keinem da auf die Füßen rumtrampeln, indem ich es falsch ausdrücke. Höchstens, wenn ich wirklich eine Meinung ernsthaft vertrete, dann trete ich auch durchaus mal irgendwem auf die Füße. Das passiert dann halt. Guck gerade, ich finde den Link jetzt nicht, ist aber auch nicht so wichtig, ich weiß es auch auswendig. Also Barbie und Brütteler, das sind zwei Cacher, die Lost Places bestückt haben. Die, ja, berühmt ist immer so ein Wort und prominent, das sind alles so, wir haben sowieso so viel Pseudo-Prominenz. Auf jeden Fall sind sie recht bekannt, die haben im Osten, also rund um Berlin, glaube ich, hauptsächlich bedost. Und die Caches, ich habe persönlich gar keinen gemacht, aber die sind wohl weit überdurchschnittlich und richtig gut. Die haben jetzt aufgehört. Ich habe bis dahin von denen Verschiedenes gehört. Nett, gut, tolle Dosen, egozentrisch, haben meine Logs gelöscht, alles mögliche. Ich kann es nicht beurteilen, ich kenne sie nicht. Ich kann also nur das wiedergeben, was ich gehört habe. Und die haben sich jetzt halt verabschiedet und das mit wirklich großen Worten. Das werdet ihr in den Shownotes finden, den Link von dem Profil, dass ihr euch das angucken könnt. Ja, was soll ich sagen? Also mir persönlich war das sehr, sehr viel zu pathetisch. Letztendlich haben sie sich so ein bisschen hingestellt und gesagt, sie haben halt einen Cache gelegt und der böse Reviewer, Entschuldigung, ein böser Verräter hat sie an die Reviewer verraten und der hat den Cache dicht gemacht. Und sie sind dann bis Groundspeak gegangen und haben dann eine Verwarnung aus Amerika bekommen. Und da sie alt genug wären, sich nicht mehr belehren lassen zu müssen, hören sie jetzt auf. Gut, wenn sie alt genug sind, sich nicht belehren zu lassen, hätten sie auch eigentlich alt genug sein können, um sich diesen Auftritt vielleicht anders darzustellen, fand ich jetzt so. Das ist jetzt aber eine reine Geschmackssache von mir. Es gab dann auch eine interessante Stellungnahme dazu, der mal die Reviewer-Seite aufgezeigt hat. Da klang das dann eher so, ja, da wurde einem das Spielzeug weggenommen und jetzt ist er beleidigt. Bei dem Cache, um den es ging, wurden definitiv die Reviewer betrogen. Man musste durch einen Zaun, also eindeutig Hausfriedensbruch. Jetzt kann man wieder diskutieren, ob es überhaupt richtige Lost Places, bla bla bla bla bla. Ersparen wir uns die Diskussion, da sind die Argumente eh ausgetauscht. Tatsache ist, mit solchen Sachen gibt es heute einfach Probleme, wenn du da durch einen Zaun steigst und da der Wachschutz aufgreift, dann gibt es Probleme und das hat bei Groundspeak einfach nichts mehr zu suchen. Da macht man eine eigene Plattform oder man wechselt woanders hin, aber nicht mehr dort. Und genau das wollten sie aber trotzdem. Sie wollten trotzdem bei Groundspeak bleiben. Für mich ist das im Moment so eine Unart, dass die zwar alle reden, dass es ihnen um die Lost Places geht, bla bla bla bla bla. Eigentlich geht es ihnen darum, sie möchten die Lost Places machen, aber Publikum dazu haben, damit sie auf dem nächsten Event auch davon erzählen können. Weil sonst könnten sie das ohne Punkt alles in einer eigenen Plattform machen. Ich glaube, für diese Folge werde ich viel Prügel beziehen, aber da kann ich mittlerweile mit leben. So ein Shitstorm hat ja auch durchaus mal was Positives. Okay, aber wir wollen ja auch nicht immer nur negativ sein, sondern mal weiter gucken. Mir ist da eine Plattform aufgefallen, Moment, ich muss mal was trinken. RLGM, neues Spiel, das für mich wirkt das so ein bisschen wie dieses, so diese Varianten World of Warcraft oder ähnliches mit Where I Go gemischt draußen. So, jetzt könnt ihr euch bestimmt genau vorstellen, was ich meine. Ja. Achso, ich mache mal eben ganz kurz zum Chat, weil ich da lese gerade. Und damit wären wir wieder bei Reviewer-Willkür. Nee, sind wir nicht, weil es keine Willkür ist. Als der Reviewer erfahren hat, dass hier ganz klar Einbruch vorliegt, hat er den sofort dicht gemacht. Das hat mit Willkür tatsächlich nichts zu tun, sondern der Reviewer hat das einzig Richtige gemacht. Also für mich ohne jede Frage. Da kann er nicht anders handeln. Wenn ihm das zu Ohren oder Augen kommt, dann hat er so zu handeln, Punkt, Ende, aus. Und ich glaube, da wird auch jeder Reviewer so handeln. Okay, kommen wir zu diesem neuen Spiel. Das ist wohl noch nicht ganz fertig. So, Tee ist alle. Da gibt es ja dieses RGLM. Ich mache das mal im neuen Tab auf, falls ich schon wieder was getan hat. Also rlgm.de. Die Überschrift ist gleich. Es ist ein bisschen wie Geocaching und doch anders. Und wenn man darauf geht, dann geht da so eine Newsbox auf und erzählt ein bisschen irgendwer was. Das, ich guck mal weiter durch. Partnerraum Hannover-Hamburg, Geheimpunkt. Das ist, so dürfen wir unseren ersten Städte-Kooperationspartner vorstellen. Also scheinbar haben Hamburg-Hannover da irgendwie mit denen eine Kooperation gemacht. Wie gesagt, das geht so ein bisschen praktisch online Videospiel kombiniert mit Where I Go draußen. Das heißt, dass man draußen Online-Spiel macht und auch andere Personen werden in dieses eigene Spiel eingezogen. Also der feuchte Traum eigentlich jedes Jugendlichen, glaube ich. Ich weiß nicht, ich werde das Abwarten im Auge behalten, vielleicht werde ich es mir irgendwann mal angucken. Ich persönlich gehe cachen, weil ich da meinen Sporttag machen und abschalten will und auch vor allem alleine sein will. Aber wer das gerne mit mehreren macht, das ist, glaube ich, das ist kein schlechtes Spiel. Das macht einen echt guten Eindruck. Die sammeln wohl im Moment Geld ein. Sie selber schreiben auch dann Real Game, geht über die Phase der Ideenfindung hinaus und beginnt mit einer konkreten Planung des Spiels. Des Weiteren geht rgml.de nun offensiv auf Partner und potenzielle Investoren zu, um das Projekt im Jahre 2013 realisieren zu können. Vielleicht können sie das ja mit dem Mega machen. Ne? Sei von Anfang an dabei und unterstütze uns mit deinen Ideen. Melde dich in unserem Board an und beteilige dich auf unserer Facebook-Seite. Also wer sowas echt interessant findet, ich glaube, das ist eine ernstzunehmende Geschichte. Also ich kann mir vorstellen, dass die noch von sich hören machen. Muss man mögen, gar keine Frage. Aber, naja. Okay. Ich lese gerade im Chat, der feuchte Traum eines jeden männlichen Jugendlichen. Ja, okay, das stimmt. Ja, da ist was dran. Okay, wollen wir nicht zu tief drauf eingehen. Dann habe ich noch eine Rubrik Tools, da ist heute nicht so viel drin. Da stelle ich nur eine Frage, also doch, ich muss sagen, dieser Podcast, der will viel Kommentare haben. Aber da kann ich euch versichern, das wird eher die Ausnahme bleiben. Ich freue mich echt über viel Kommentare, aber ich mag dieses Gebettel nach Kommentaren eigentlich nicht wirklich. Oder dieses Bitten um Kommentare. Ich muss mir mal angewöhnen, mich ein bisschen diplomatischer auszudrücken ab und an. Das kann auch mal helfen, denn sonst wird das auch falsch verstanden, weil es auch wirklich gar nicht bös gemeint ist. Also das Bitten um Kommentare, das gefällt mir eigentlich immer nicht so. Das hätte unter Rubrik nervig gehört, ne? Das ist genau wie dieses Bitten, mich auf Facebook zu liken. Ich weiß immer nicht, was ich mit den ganzen Likes soll. Oder auch, ich glaube, auf Google Plus. Na klar, bei Google Plus gibt es ein Plus 1 und ach, ich finde die Applaus-Taste ja mal gut. Da habe ich auch eine Zahl, die ich mir angucken kann. Aber alles andere, ehrlich gesagt, ja, freut mich, wenn ihr uns irgendwo lobt oder Sterne gebt. Also um Gottes Willen, da freuen wir uns drüber. Aber wenn ihr es nicht tut, ne, dann macht das ehrlich gesagt auch nichts. Hauptsache ihr hört uns zu, das ist viel schöner und wichtiger. Okay, kurze Ausschweifung. In der Rubrik Tools würde mich einfach nur interessieren, was ihr von GC Vote haltet. Weil das ist was, was zischt jetzt hier? Nö, kann nichts Wichtiges gewesen sein. Das ist was, ich habe das jahrelang benutzt und irgendwann also man hat ja immer so ein Grease-Monkey-Skript dann gehabt und dann konnte man das benutzen. Und in GSAK hatte ich mir so ein Skript gebaut, mit dem ich das dann in die Cache-Beschreibung praktisch mit einbinde, sodass ich das auf Autoroute sehen konnte. Und da haben sie irgendwann das Skript geändert und das fing an, sich ein eigenes Feld anzulegen. Und sowas mag ich gar nicht. Also alles, was anfängt, sich selbst zu verwirklichen, fliegt bei mir sofort um den Rechner und seitdem habe ich auch keinen GC-Vote mehr. Aber die Frage ist so einfach, wie das so ankommt. Also ich fand es immer gut. Wie gesagt, bei mir war es echt dieses komische Skript. Das war für mich der absolute Tod von dem Ding. Aber würde ich gerne mal hören. Ich gucke mal rein, damit ich mal den aktuellen Stand habe. Den GC-Vote habe ich natürlich das alte noch drin. Und zwar, was haben wir denn da aktuell? Da haben auf welche abgestimmt, das sind wohl so 40, 60, 80, nein, knapp, nicht ganz 100, ne, 99, da unten steht es ja, 99 Leute. Und 43% finden es super und 29 gut gemacht. Und dann 9%, die wissen gar nicht, was es ist. Und tatsächlich 15% finden es unsinnig und wenig hilfreich. Das finde ich erstaunlich, weil ich finde das eigentlich viel besser als diese Favoritenpunkte. Na gut. Und 3% finden ist das Letzte. Führt nur zu Problemen. Okay, ja, hat es bei mir auch im GSAK, aber deswegen ist es ja nicht das Letzte. Na, das finde ich jetzt ein bisschen hart gesagt. Ja, MB, du sagst, Favpoints reichen völlig. Ganz ehrlich, mir nicht, weil wenn ich sehe, was manchmal so Favpoints kriegt, da fand ich das mit dem GC-Vote doch noch ein bisschen besser. Also, aber ist auch halt Geschmackssache. Da will ich auch keinen jetzt zu irgendwas bekehren oder so, weil wie gesagt, ich benutze es eh nicht mehr. Von daher, mir geht es wie dem A-Team, der schreibt nämlich auch, gerade habe ich eine Zeit lang benutzt, irgendwann funktionierte es nicht mehr, rausgeschmissen. Ja, ging bei mir auch so. Aber okay, wie gesagt, das ist Geschmackssache, aber da würde ich auch gerne mal so ein bisschen, müsst ihr auch nicht unbedingt kommentieren, kann man im grünen Forum gucken. Ich wollte es aber mal eingestreut haben, weil es einfach was ist, was mal wieder so aufpoppte. Okay, dann habe ich eine Rubrik Groundspeak. Die habe ich mir einfach mal rausgesucht, weil ich es mal ganz interessant fand, auch mal diese API-Partner da zu zeigen, die sie da vorstellen, weil man da so ein bisschen auch mitkriegt, was sich eigentlich so rund um Groundspeak tut. Und von daher fragt, MB fragt, was das grüne Forum ist. Ja, das ist diese komische, wo kein Newskasten mehr drüber hängt. Okay, wir wollen jetzt nicht ironisch werden. Man weiß ja, dass man Ironie mit Tech versehen muss, sonst kommt bei manchen das noch falsch an. So, Rubrik Groundspeak, API-Partner. Da gehe ich auch relativ zügig durch. Es geht einfach mal darum, zu erwähnen, wer da überhaupt alles so hinterhängt, dass man es mal gehört hat, weil mir war es echt relativ neu. Da gibt es einen Partner GeoGet. Das scheint mir, ja, ich muss mal raus, so, die habe ich mir nämlich extra hingelegt. GeoGet. Das scheint mir so eine Art tschechischer Nachbau. Also sonst hätte ich es mir auch tatsächlich mal installiert und angeguckt, aber das ist ein Sprachproblem. Es scheint so eine Art tschechisches GSAK zu sein. Also witzige Variante. Angucken ist schon mal ganz witzig. Wie gesagt, GeoGet. Aber auch da gibt es überall Links. So. GSAK brauche ich jetzt, glaube ich, nicht wirklich darauf eingehen. Wer das nicht kennt, ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, der hätte auch meinen Podcast nicht gefunden. Dann haben wir noch Cashbox. Das scheint mir aber tot zu sein. Also da sind die letzten Kommentare irgendwie aus dem März von irgendeiner russischen Pornoseite. Ja, von daher brauchen wir da jetzt, glaube ich, auch nicht zu tief drauf eingehen. Man hat es mal gehört, Cashbox sagte mir auch nicht so viel. Dann gibt es Geoopt. Das ist aus Portugal. Aber da geht eigentlich nur der Download und diese ganze Seite, boah, ja, weiß ich, die Seite ist eigentlich relativ gut aufgemacht, aber da funktioniert eigentlich nichts außer diesem Download. Ich werde ein Deibel tun, mir da irgendwas raufzuladen. Also guckt es euch mal, wenn euch interessiert, an. Wie gesagt, mir geht es darum, das einfach mal zu erwähnen, wer da so alles noch dran hängt. Okay, Geoopt haben wir auch. Dann gibt es da noch Bikeator. Das scheint im April verstorben zu sein. Also ich finde es fast ein bisschen peinlich, dass ist da alles schön eingebunden von Groundspeak und die lassen da solche Leichen drin liegen. Finde ich komisch. Oder ich habe da was nicht geschnallt und in Wirklichkeit ist die Entwicklung ganz weit vorne, aber sieht mir jetzt im Moment nicht so aus. Bevor ich jetzt wieder den nächsten Schritt mache, muss ich nochmal gucken. Ja, da geht's schon los. Fuffpoints reichen. GeoGC Vote ist detaillierter. Ja, sehe ich. Das ist genau die Differenz, die ich auch mal so feststelle zwischen den Leuten. Geht mir aber auch ähnlich. Ich fand GeoGC Vote auch ein Tick besser, aber dafür sind die Fuffpoints halt integriert. Ja. Ja, die russische Porno. Der Link ist später in den Shownotes, da könnt ihr euch das alles noch angucken. Nee, ist nicht Rubrik Todesanzeigen, ist noch Rubrik Groundspeak. Aber sind tatsächlich viele tote Apps drin. Ich habe mir einfach mal die APIs vorgenommen, die unter Partner-Desktop stehen. Und die sind tatsächlich so, wie ich sie vorgetragen habe, nämlich zum großen Teil tot. Was nicht tot ist, glaube ich, war dann GAPP. Das scheint mir auf einem sehr aktuellen Stand zu sein. Ähnelt vom Konzept in meinen Augen auch so GSAK. Und ist aber Open Source, das heißt kostenfrei und wie gesagt, ist ziemlich dicht am GSAK dran. Nun gestehe ich ein, ich habe mir das nicht installiert, ich habe es mir nur grob durchgeguckt. Hat für mich so ein bisschen was von dieser Command-Line-Romantik, was jetzt bei Open Source nicht unbedingt überrascht. Die GUI, ich finde die von GSAK schon schwierig. Für mich nicht als Programmierer, aber ich verstehe jeden, der sagt, nee, GSAK, also da gucke ich ja ungern drauf. Und ich finde die von GAPP fast noch ein bisschen schlimmer. Also, aber wer halt ein Tool sucht und sich das Geld für GSAK sparen will oder muss, das ist ja nichts Ehrenrühriges. Dieses GAPP lohnt sich bestimmt mal anzuschauen. Also das machte mir den Eindruck, als ob es wirklich schon dicht an GSAK rankommt. Es gibt da auch so eine kleine Tabelle, die wollte ich nämlich einmal so grob vortragen. Da haben sie mal die Unterschiede aufgeführt, beziehungsweise die, so ein paar Punkte aufgeführt und dann, ob die beiden das können oder nicht. Multiple Databases, also mehrere Datenbanken, können beide. Live API können beide. Dann natürlich wird das aufgeführt, der Preis von GAPP ist nix, nämlich umsonst, und GSAK kostet $25. Da hätten sie fast noch zuschreiben müssen, dass es auch nachher irgendwann mal wieder eine Update-Gebühr kostet, wenn es größere Sprünge macht, was ich jetzt persönlich gar nicht schlimm finde, aber was man halt wissen muss, das ist kein lebenslanges Projekt da. Scripting ist unter GAPP in C, also in C-Schweinegitter, wem das was sagt, C-Hash. Und bei GSAK in der Makrosprache. So, und da muss dann schon sich jeder für sich selbst entscheiden, was er besser findet. Ich weiß nicht, ob C für Open Source bestimmt geeignet, ob das jetzt für Geocacher unbedingt das Wahre ist, wenn sie eigene Makros schreiben wollen. Naja. GSAK muss man natürlich auch lernen. Wobei ich da die Makrosprache, na gut, ich sehe das aber auch immer aus Augen des Programmierers. Ich mag sie einfach. Dann kommt SQLite, wo wir wieder beide. SQL Server Express, GAPP ja, GSAK no. Mehrsprachig beide, wobei ich die deutsche Umsetzung von GSAK, ich benutze sie echt nicht, weil ich Sadomaso bin, sondern ich es einfach interessant finde und mal nachverfolge, obwohl ich sie nicht begeistern finde. Integrated Chat, Follow User, das kann GAPP auch, GSAK nicht. Weil ich mir da nicht sicher bin, ob ich das überhaupt haben will, integrierten Chat und irgendwelchen Usern zu folgen. Okay, aber das kann ich mir vorstellen, dass das ankommt. C-Sharp, ja Mensch, wie komme ich auf C-Hash? Klar, C-Sharp, Entschuldigung. Sehe ich gerade im Chat, dass ich mich da vertan habe. Ja, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das gut ankommt, weil die nachwachsende Generation, möchte ich es mal nennen, steht ja auf Chat. Also von daher und macht viel in Gruppen, kann ich mir vorstellen, ja, ist vielleicht sogar ein Argument für manche. Wie gesagt, guckt es euch an, GAPP wird in den Shownotes stehen, ansonsten gibt es das auch auf der API-Partner-Seite bei Groundspeak. Nächstes Mal werde ich mir mal den Rest vornehmen, der da noch drin ist, aber das waren jetzt mal heute die API-Partner-Desktop, wie sie das so schön nennen. Wie gesagt, erstaunlich viele Leichen dafür, dass es da gar nicht so viele gibt. Dann kommen wir zur letzten Rubrik für heute. Ich merke auch schon das Schmatzen. Ich muss mal was trinken. Ich brauche auch dann echt irgendwann einen Co-Moderator, sonst funktioniert das nicht gut. So. Ne, ihr sollt ja auch vernünftige Stimme hören und nicht mich langsam abspacken hören hier. So, Moment. Ah. So. Ja, das stimmt. Der B schreibt gerade, Chat ist doof. Was ist das hier eigentlich, ein Chat? Ja, also ja, diesen Chat finde ich gut. Ich nehme ja auch nur als Podcaster teil. Aber ich bin nicht so der, das muss ich tatsächlich dazu erläutern. Sonst ist das, es ist nicht so gut, dass du es sagst. Da bin ich oft missverständlich. Ich muss mir mal angewöhnen, alles zu sagen auf den Teil, den ich mir denke. Mit Chat meine ich einfach, was ich nicht mag, ist so dieses Immer-Chat. Das heißt, ich sitze vorm Rechner und mich chattet plötzlich einer an. Bei Facebook habe ich das auch schon so ein bisschen abgeschaltet, bei anderen auch. Ich bin da nicht der Typ für. Ich weiß auch, ich kann gar nicht sagen, warum. Das ist aber so, zu Hause will ich nicht erreichbar sein. Außer ich sitze jetzt hier in diesem Keller, in dem es hoffentlich heute übrigens nicht halt. Ich habe mir, ich mag es gar nicht sagen, aber ich habe mir ernsthaft einen Papierteller, ein Loch reingebohrt und den vors Mikro gehängt, um mal zu gucken, ob ich damit das Echo, den Hall in den Griff bekomme. Von daher hoffe ich, heute halt es nicht so. Sieht ein bisschen beknackt aus, aber. Und ja, viel, wie beim schreibt es gerade, ich schicke lieber DMs. Ja, DMs oder auch Twitter-Direktmails oder auch E-Mail, das finde ich super. Da kann ich nämlich darauf antworten, wann ich Zeit habe und möchte. Und jetzt schreibt einer, Ton ist gut, der andere schreibt es halt. Halt noch immer etwas. Also irgendwo in der Mitte sind wir. Ich weiß verdammte Hacke immer noch nicht, woran es liegt, ist mein Problem. Das passiert nämlich nur auf diesem Mikro. Jetzt schweife ich gerade ein bisschen ab, aber so viel Zeit muss sein. Ach, bei uns ist sowieso immer Zeit. Ich bin ernsthaft überlegen, mir einen Paravent zu kaufen und den hier mitten in den Keller zu stellen. Aber der Nächste schreibt, kein Hall. Entschuldigung. Ach, ihr seid euch einig, das finde ich gut. Ich muss mir nochmal eine Colaflasche greifen, Sekunde. Also Hall hin und her, ich möchte keinen haben. Ich habe auch beim letzten Podcast nochmal reingehört und ja, da war Hall drauf. Aber witzigerweise habe ich den Hall nur auf dem Teil, der über 1000 Mics läuft. Das heißt, ihr hört hier einen Hall, das stimmt. Aber wenn ich das, wenn ich die Konserve nehme und höre, da höre ich keinen Hall. Das ist also wirklich absurd. Und deswegen bin ich mir überhaupt nicht sicher, woran es liegt. Es kann eigentlich fast nicht an der Technik liegen, sondern es muss irgendwo im PC passieren. So, jetzt nehme ich mir erstmal eine Colaflasche. Wenn es jetzt ein bisschen schlubbelt und schwabbelt, dann müsst ihr jetzt mit leben. Aber ich bin schon 50 Minuten am Sabbeln und das selbst für mich lang. So, die letzte Rubrik, Rubrik Skurril. Die habe ich mir extra nach hinten gelegt, weil ich möchte natürlich, dass der Podcast mit witzigen, schönen Sachen aufhört und man mit einem Grinsen da rausgeht. Ich möchte ja, dass ihr nochmal wiederkommt und wieder zuhört. So. Das fängt an, ja, also witzig in Anführungszeichen, ne? Wir gehen jetzt, wie gesagt, witzig und skurril. Ja, der zweite Punkt ist eigentlich schon fast traurig, aber er ist trotzdem skurril. Ja, passiert sicherlich auch mal. Also nehmt es einfach so hin. Ich glaube, ich mache mir sowieso viel zu viel Gedanken. Jäger erschießen Pony statt Wildschwein. Lasst euch das eine Warnung sein. Also ich, ja. Da gab es also auf RP Online, wie gesagt, da wird sowieso in den Shownotes erscheinen, tatsächlich ein Artikel, der Jäger hat also tatsächlich einen Pony erschossen, weil er dachte, es ist ein Wildschwein. Ich weiß gar nicht, so, ich weiß auch nicht, ich kann es ja nicht nachvollziehen. Ich muss dieser Zeitung ja glauben, sonst wird sie es ja nicht berichten. Aber das kann doch nicht ernsthaft, das kann es doch eigentlich nicht geben, oder? Da kriegt einer eine Waffe in der Hand gedrückt, der nicht in der Lage ist, ein Pony von einem Wildschwein zu unterscheiden. Also, das Red im Grünen Forum, das Grüne Forum meide ich ja sonst auch eher. Doch, der ist schön. Die Beiträge sind einfach, die haben schon was. So unter anderem steht da, klar, ohne Taschenlampe und abseits des Weges. Und der nächste schreibt, vielleicht sollte man eine Warnwestenpflicht für Ponys einführen. Also, ja. Was soll ich sagen? Ich kann sowas, also ich weiß nicht, vielleicht sollte man mal über die Vergabe von Jagdscheinen und vor allen Dingen von Waffenscheinen ernsthaft überlegen, ob das wirklich die richtigen Leute haben. Jetzt reiten die Kescher schon auf Ponys durch den Wald. Genau, gut, dass sie nur das Pony getroffen haben. Ja, fand ich, nein, das musste ich einfach da rein haben. Dazu gibt es noch eine zweite Meldung, die ist dann leider tatsächlich traurig. Jäger erschießt Waldbesucher. Das ist echt schon traurig genug. Das Schlimme ist, wenn man diesem Thread dann so ein bisschen nachverfolgt und ein bisschen guckt, was da so in der Presse zu finden ist, dann wird es echt traurig. Also da wurde das, also das wurde schon absurd, da wurde so mehr oder weniger fast schon der Jäger zum Opfer erklärt und dass es ihm ja jetzt so schlecht ginge und dass dieser Mann da ja im Dunkeln durch den Wald gelaufen wäre. Ja, verdammte Scheiße, man, es ist doch trotzdem kein Grund, auf irgendwas zu schießen, was ich nicht erkennen kann. Also, sorry, aber also manche Argumentationen in Deutschland, die machen mich auch echt fassungslos. Ich habe doch eigentlich, ich halte die Colaflasche im Mund, scheiße. Ich habe doch eigentlich nur dazu genommen, ja, weil es zum ersten Bericht passte, also dass man, dass einem auch echt mal klar wird, echt seid vorsichtig beim Nachtcachen, so ohne sind diese Warnungen gar nicht. Okay, aber wir wollen nicht ins Traurige abgleiten. Das, obwohl, ja, es ist fast traurig, das nächste, obwohl es wieder etwas besser wird. Das kam gerade noch rein, auch dafür vielen Dank, auch für alle, die mir mal Tipps geben für News, die eben nicht jeder schon kennt. Was ganz neu reingekommen ist, Schatzsuche endete mit Polizeieinsatz, Dienstaufsichtsbeschwerde, Anzeigen wegen Bedrohung. Da wurde jetzt gerade aktuell ganz viel drüber diskutiert. Die Überschrift, oder ich sag mal so, der Artikel gibt so mehr oder weniger, die waren zu zweit zum Cachen. Einer ist im Baum hoch, der andere hat unten gewartet. Ein Auto kommt, der Jäger drin. Der Jäger steigt aus, holt dann wohl irgendwie noch sein Gewehr, zielt mehr oder weniger, er hält zumindest den Lauf wohl in die Richtung der beiden. Die reden mit ihm, um ihn zu beruhigen. Polizei wird gerufen, Polizei stellt sich auf Seite des Jägers, nimmt die Anzeige nicht auf. Die beiden sind natürlich sauer, gehen dann zur Polizei nächsten Tag und da standen dort trotzdem Anzeige. Und jetzt wird das halt alles überprüft. Wenn das so stimmt, hoffe ich, nein, dann weiß ich, dass die beiden Polizisten mit Sicherheit ein Dissi kriegen und das ihrer Karriere mehr als schlecht tun wird. Der Jäger dürfte seinen Jagdschein erledigt haben und den Waffenschein ebenso. Denn da kennt der Staat auch keinen, ja, keinen Humor, wenn einer mit Waffe auf andere bedroht. Was mich gestört hat, dass in allen Geocacher-Medien sofort auf diesen Jäger und die Polizisten eingeschlagen wurde. Verbal. Gerade wir Geocacher wissen zu großen Teilen, was die Presse aus Berichten macht. Ja, die gehen in den Wald und dann wisst ihr selber, was über Geocaching berichtet wird, obwohl sie erfahrene Geocacher dabei hatten. Und wenn ich jetzt noch einen Artikel hier lese, wo die Überschrift dann schon ist, ich sah das Jagdgewehr und hatte Angst. Dann, ja, von einer Zeitung, die Volksstimme heißt. Dann weigere ich mich, das erstmal so völlig belanglos hinzunehmen und zu sagen, das war so. Sondern sag mal, ja, wenn das so war, ist das schlimm. Aber man sollte mal so ein bisschen abwarten und mal hören, ob die andere Seite sich nicht doch noch äußert. Ja, angeblich wollte sie das erstmal nicht. Weil, also sorry, aber diese Annonce wirkt auf mich jetzt nicht so wie wirklich gute Berichterstattung. Vielleicht verdreht die Berichterstattung ein bisschen, vielleicht haben die beiden, vielleicht hat er die Waffe nur in der Hand gehabt und die beiden übertreiben auch ein bisschen, um ihn dann auszuwischen. Das will ich denen gar nicht unterstellen, um Gottes Willen. Aber ich finde es jetzt auch nicht fair, sonst sind wir mit jeder Presse, die wir irgendwie sehen und hören, kritisch. Und kaum geht es um sowas, ne? Das ist unser Anführungszeichen kleines Feindbild Jäger und schon hauen wir drauf. Ja, vielleicht sollte man das einen Hauch mehr reflektieren und nicht ganz so, ne, böse sein. Okay. Ich lese gerade von Heckenländer. Geschossen werden darf erst, wenn das Wild eindeutig angesprochen, also erkannt wurde. Das bestimmt vom Wortlaut her richtig, aber ganz ehrlich, im ersten Moment liest sich du, als wenn ich das mit Namen ansprechen muss. Das wird schwierig. Gehe ich da hin und sage, hey, die da? Oder darf ich den Bock erschießen? Aber ich weiß schon, wie es gemeint ist. Okay, ich sah das Jagdgewehr, haben wir. Dann, achso, dazu gibt es auch eine Übersicht wieder im grünen Forum, die das vielleicht auch ein bisschen relativiert tatsächlich. Da wurde einfach nämlich mal gefragt, also dafür finde ich das grüne Forum ganz gut für diese Umfragen. Und da haben tatsächlich 366 Leute teilgenommen, nämlich Unfälle beim Geocachen. Und da haben wir Blechschaden mit dem Cachemobil, 7%. Geblitzt worden, das nenne ich doch keinen Unfall, na egal, geblitzt worden, 9%. Größere Verletzungen, 10%. Ja, was sind größere Verletzungen? Beim Mann ist das eine Erkältung. Klamotten wurden plötzlich sehr dreckig oder zerrissen, 29%. Equipment ging verloren oder kaputt, 9%. Die Dose musste man glauben, 1%. Toi, toi, toi, bis jetzt noch nichts, 35%. Also sind das, glaube ich, eher kleinere Kollateralschaden. Also da kann man, glaube ich, ganz gut mit leben. Das hört sich alles nicht so schlimm an. Was haben wir noch? Ja, das musste ich einfach mit aufnehmen. Das kommt auch aus dem grünen Forum. Die Wolfsburger Weibercacher. Ich lese es mal einfach vor. Hallo, ich bin auch neu hier und habe mir so gedacht, es könnte doch lustig werden, wenn eine Weibertruppe loszieht, um Caches zu suchen. Ich komme aus der Region Wolfsburg und so weiter. Jetzt muss ich diplomatisch bleiben. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ich muss mal, wenn ich so an eine Frauengruppe denke, muss ich mal so eine. Wir haben mal Urlaub in Essen gemacht auf dem Campingplatz und hatten uns vorgenommen, dass wir da, ja, mal den Nahverkehrsbereich nehmen. Und da stieß so eine Kegelgruppe voller ältere Damen. Eine Damen mache ich da schon nicht mehr, denn da war morgens um 10. Die meisten waren voll wie ein Eimer. Und in diesem Zug war es lauter auf wir Federhühnerfarm. Soll ich mir das dann bei den Wolfsburger Weiber-Cachern auch so vorstellen? Nee, Entschuldigung, ich möchte da gar nicht despektierlich sein, aber ich kann mir echt nicht ganz vorstellen, was die genau vorhaben. Weil das muss schon sehr eigenwillig sein. Ja, nee. Ja. Ja, da kommt die Frage gerade aus dem Chat. Ja, ich habe Urlaub in Essen mal gemacht. Das ist schon ein paar Jahre her. War aber ganz spannend, um den Ruhrpott zu erforschen. In Essen gibt es tatsächlich so einen Campingplatz. Der hat etwa 100 Dauercamper und 2 freie Plätze für Leute, die nicht Dauercamper sind. Das ist schon sehr skurril da. Den kann ich sogar empfehlen, weil der Campingplatz selber einfach schön ist. Also es ist morgens ein bisschen komisch, weil die Plätze für Leute von außerhalb sind natürlich neben dem Klo. Und morgens zieht dann, wie soll ich sagen, so die ganze Horde Dauercamper mit ihren transportablen Klos an einem vorbei. Das war schon cool da. Moment. Ja, also wenn mal einer was von diesen Wolfsburger Weiber-Cachern hört, berichtet gerne. Das würde mich echt interessieren. Dann sind wir fast durch. Das Letzte, was ich habe, ist, ja, MB, das habe ich von deinem Mädel. Das muss man also wirklich auch gesehen haben. Auch das habe ich, das binde ich direkt in den Kommentaren ein, weil es da keinen Link für gibt, aber das Bild binde ich ein, sodass man es lesen kann. Es hat tatsächlich einer in der, also das ist original aus der, Moment, welche Zeitung ist das? Landeszeitung Lüneburg. Gut, ist jetzt nicht das überregionale Blatt schlechthin. Aber er hat unter Marktverschiedenes, gab es ein Inserat, 3 Ausführungszeichen vorne, Achtung Geocacher, 3 Ausrufezeichen hinten. GC3RJXJ, also GC3RJXJ, sucht Erstfinder, Ausrufezeichen. Bitte nur im Stealth-Modus auf die Suche gehen, 3 Ausrufezeichen. Also, das fand ich so wunderbar, für meinen Geschmack so wunderbar absurd, das musste ich einfach als Abschluss haben. Also es werden Caches jetzt tatsächlich schon in der Zeitung veröffentlicht, damit die FDF-Flieger dann losziehen. Ich habe mir das dann mal angeschaut. Der Cache. Ja, ich mache ihn nicht. So sage ich das mal. Guckt ihn euch selber an. Ich mache natürlich wieder da einen Link zu in die Shownotes. Von daher könnt ihr euch das noch angucken. Eigenwillige Sache. Also, dass wir so weit sind, da saß ich schon ziemlich fassungslos. Tja, dann habe ich eigentlich alles durch und sehe gerade gar nicht so übel. Ich habe jetzt schon 3 Minuten überzogen, aber ist immerhin ein 5-5, höre ich gerade, von dem Cache, den ich eben erwähnte. Stimmt, der war 5-5 und der las sich alles ziemlich absurd, deswegen habe ich das Ding gleich wieder auf die Ignore-Liste gepackt, da wo 346 andere Caches auch liegen. Ja, die Stunde in etwa eingehalten. Das ist ja auch nicht so ungewöhnlich, dass das mal klappt. Na, war ein Scherz. Wir sind ja auch knapp drüber. Habe ich noch was? Ich gucke noch mal so im Chat, ob da noch was kommt. Nö, da kommt auch nicht viel, das ist gut so. Oh, da kommen jetzt noch wieder Links. Links ist immer schwierig, die kriege ich hier nicht so mal eben aufgemacht. Jetzt gucke ich aber trotzdem mal rein, wenn der Chat schon noch mal da ist. Wer jetzt nur an den News interessiert ist und an dem ganzen Gebabbel nun so gar nichts kann, findet, kann ja auch sein, der kann eigentlich fast ausschalten, denn wir sind durch mit dem, was ich rausgesucht hatte. Ich weiß gar nicht, nee, eins hätte ich dann vielleicht doch noch, nee, den kriege ich jetzt auch gerade nicht aufgerufen, den Link. Hatte ich das jetzt am Anfang gesagt? Weiß ich gar nicht. Hab ich vorhin gesagt, dass wir diese News-Format nicht in Richtung Dosenfischer ändern. Vorsichtshalber sage ich es nochmal. Ich habe es auch in die Ankündigung schon reingeschrieben, deswegen will ich es hier auch nur so kurz machen, da nicht ewig drauf rumreiten, das macht ja keinen Sinn. Dieses Konzept von diesem Monats-News, wie wir sie jetzt haben, soll auch so bleiben. Da gab es, wie gesagt, so ein paar Vorschläge, die haben wir auch zum Teil aufgenommen. Aber ein paar gingen halt auch so in die Richtung, naja, wäre vielleicht öfter besser und dafür auch mal aktuellere News. Das wäre aber so in die Richtung Dosenfischer gegangen. Und dieses Format, wöchentliche News, die wirklich aktuell sind, gehören für mich den Dosenfischern und sind absolut tabu. Auch wenn sie gerade Pause machen. Und ich habe gestern, weil ich das heute sowieso ansprechen wollte, kurz den Sandmann mal angemeldet und gefragt. Es gibt da auch nichts Neues. Ich weiß also auch nicht mehr als ihr, keine Ahnung. Und selbst wenn, würde ich nicht sagen, das geht nur die beiden was an. Was ich da bis jetzt rausgelesen habe, aus dem, was die bisschen dazu veröffentlicht haben, war ja wohl, dass einem aber nahestehenden Menschen es nicht gut geht und dass sie deswegen Pause machen. Und ich finde, das ist das absolut Beste, was sie machen können. Und in aber Sinne hört sich jetzt paradox bezogen auf deren Podcast an, aber hoffe ich, dass die Pause lang ist und er noch lange was von den Menschen hat. Punkt. Oder ihn vielleicht sogar ganz zurückbekommen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beurteilen. Ich möchte nur von uns aus sagen, nein, dieses Format möchten wir so machen, wie es jetzt ist. Und für wöchentliche News kann ich nur sagen, wartet auf die Dosenfischer, es lohnt sich. Die haben uns 5 Jahre, 6 Jahre beglückt. Jetzt können wir auch mal ein bisschen auf sie warten. Ja, ich glaube, das bringt es auf den Punkt. Und nicht falsch verstehen. Also die Anregung, das so zu machen, nehme ich in keinem Fall übel oder um Gottes Willen. Also bloß jetzt nicht wieder irgendwas da reindeuten, was nicht drin ist. sondern ich will da einfach nur sicher gehen, dass das jedem klar ist, warum wir das also auf keinen Fall machen. Ja. Muss ich sonst noch was sagen? Nee, ich glaube, aber wir wünschen dir, glaube ich, alle alles Gute. Ich glaube, das ist auch genau der richtige Satz, um das heute zu beenden. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Und ja, jetzt hat es doch ein bisschen mit einem traurigen Satz geendet, aber das macht nichts. Drücken wir ihm alle die Daumen und ich wünsche euch eine gute Nacht. So, dann hoffen wir mal, dass ich mich heute nicht um Kopf und Kragen geredet habe. Jetzt bist du ein bisschen undeutlich, müsst ihr beleben. Jetzt muss ich mir schnell mal eben hier so eine Gummi-Cola-Flasche reinziehen, weil das war doch lang. Ja, jetzt habe ich es doch mit ein bisschen traurigen Abschluss gemacht. Aber ich glaube, diese Hörer, die sind einfach cool und die werden auch damit leben. Was heißt diese Hörer? Ihr Hörer. Also heute habe ich es mit dem Sprechen nicht so. Ist ganz komisch. Dann werde ich euch jetzt auch nicht mehr groß quälen mit meinem leichten Stotter heute. Ich hoffe, das ging noch. Mit meinem jetzigen Geschmatze nimmt es mir nicht übel, aber ich habe Hunger jetzt. Und es macht einfach Spaß. Ich glaube, das ist auch der richtige Satz für meine Online-Hörer hier. Auch euch. Ach, sag mal, schönen guten Abend oder gute Nacht ist ja immer, man weiß ja nicht, was es hört. Ich wünsche euch schöne Stunden, egal wobei.